die Russen kommen. Mhm. Und sie handelt vom ideellen Krimkrieg. Es ist ein bisschen schwierig, den Anfang vorzulesen, weil er aus mehreren Zitaten besteht, aber ich will es dennoch versuchen. Ich beginne mit der Zeile: Droben steht die Kapelle, schauet still ins Tal hinab. Doppelpunkt. Zitat: Bundespräsident Gauck hat Griechenland wegen der deutschen Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs mit Scham und Schmerz um Verzeihung gebeten. Er verneige sich vor den Opfern der ungeheuren Verbrechen, der Forderung des griechischen Staatspräsidenten nach Reparationen und Rückzahlung einer vom Deutschen Reich erhobenen Zwangsanleihe, entgegnete Gauck. Der Rechtsweg dazu ist abgeschlossen. Deutschland erkenne aber die moralische Schuld an. Zitat Ende. Drunten singt bei Wies und Quelle froh und hell der Hirtenknab. Doppelpunkt. Zitat. Drüben steht eine Gruppe Jugendlicher ohne irgendwelche Plakate. Meine Vermutung: der bezahlte Schlägertrupp der russischen Seite. Hallo, wir sind vom deutschen Fernsehen. Antwort: ihr habt 45 eine aufs Maul bekommen, willst du nochmal eine haben? Zitat Ende. Ein Bericht des ARD-Korrespondenten Stefan Stuchlik am 12. März 2014 von der Krim. Stuchlik ist Träger des Liberty Award. Der Preis, mit 15.000 Euro dotiert, wird von der Remsma Zigarettenfabriken GmbH verliehen, über die ein Buch von Karl-Heinz Roth und Jan-Peter Abraham Auskunft gibt: Remsma auf der Krim, Tabakproduktion und Zwangsarbeit unter der deutschen Besatzungsherrschaft 1941 bis 1944. Dass der Bundespräsident noch nicht dazu gekommen ist, auch vor dieser moralischen Schuld mit Scham und Schmerz und allen evangelischen Kokolores doch kostenlos sich zu verneigen, liegt daran, dass sein Deutschland, dieses, wie er sagt, dieses gute Land, gerade Besseres zu tun hat. Einen weiteren seiner Nachbarn im Namen von Demokratie und Freiheit zu erlegen und auszuweiden. Wie das mit den anderen, den Süd- und Südosteuropäern, so gut gelungen ist. Dermaßen fix und fertig wie heute waren Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und Ungarn nie und Deutschland nie so reich. Dass keiner auf falsche Gedanken komme, nämlich auf den einen richtigen, dass die Insolvenz und die Freiheit, die Enteignung der Proletarier aller Länder und die Bereicherung der Proletarier Deutschlands zusammengehören, haben die Deutschen in den letzten 25 Jahren die Medien zu einer Propagandakompanie aufgerüstet, die jeden Zweifel an der Hochherzigkeit deutscher Politik so sicher beseitigt wie frische Hauch Frühlingserwachen von Febris, die olfaktorische Hinterlassenschaft des Vorbesuchers. Nie war es so Wurst wie heute, ob man das Neueste aus der FAZ bezieht, aus Bild, Süddeutscher, dem Buxtehuder Deichboten, dem Spiegel, dem Ersten, dem Zweiten, dem Dritten, Phoenix Rheinstahl aus Dreisat, RTL, Sat 1 oder Deutschlandfunk. Alle sind der Meinung aller. Wagt einer, der nicht zur Sippe gehört, eine Einrede, wird er abgewatscht wie Ivan Rodionow von Russia Today, den der Moderator einen russischen Staatsjournalisten nennt, der von Putin bezahlt sei, im Ersten, dem deutschen Staatssender, dessen Intendanten und leitende Redakteure ausnahmslos von der Union oder der SPD oder beiden handverlesen sind, damit sie Stimmungskanonen einkaufen, wie eben diesen Moderator Jauch. Wo es seit 25 Jahren zu aller Politik keine Alternative gibt, wie erst der Schröder sagte und nun die Merkel lehrt, warum sollte es eine geben zur Meinung? Das Verbot, vermummt und bewaffnet zu demonstrieren, ist in Kiew, nicht in Altona, Zeichen eines Polizeistaats und muss sofort weg. Leute, die mit Flammenwerfern auf Polizisten losgehen, sind Helden vom Maidan. Ob sie auch Demonstranten umgebracht haben, weiß man nicht. Der Verdacht, sie hätten, von dem Estlands Außenminister Urmas Paet in einem abgehörten Telefongespräch berichtete, hat bei der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton keine Zeichen des Entsetzens hervorgerufen. Die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten durch das Parlament, In Kiew ein demokratischer Akt, ist auf der Krim ein Putsch. Bezichtigt ein deutscher Ex-Kanzler sich selbst eines Verbrechens, begangen durch die Bombardierung Serbiens zum Zweck der Abtrennung des Landesteils Kosovo, spenden seine eigenen Parteifreunde und die seines grünen Außenministers der Kanzlerin Merkel, die ihres Vorgängers Vergleich des Kosovo mit der Krim beschämend nennt, großen Beifall. Aber nicht, weil Putin im Gegensatz zu Schröder und seinen Spießgesellen Fischer, Scharping und Steinmeier keine Bomben auf Kiew hat werfen lassen. Die Streber der Propagandakompanie, die Alternativlosesten der Alternativlosen, sind die einstens Alternativen. Im Europaparlament bringt die grüne Frontfrau Rebecca Harms eine Resolution ein, die es Schröder verbieten soll, Zitat, öffentliche Aussagen zu Themen zu machen, die Russland betreffen. Harms Kollege Werner Schulz, ein weit über die Grenzen seines Horizonts bekannter Bürgerrechtler, ruft, Putin ist ein Verbrecher, seine Parteizeitung spottet, Europas belässt es bei Sanktionchen. Und die Vorsitzende kreischt mindestens eine Oktave höher und ziemlich laut, wie die Süddeutsche Zeitung beobachtet hat. Im Bundestag eine Abgeordnete der Linkspartei, die den Grünen Verharmlosung der ukrainischen Faschisten und Antisemiten vorgeworfen hat, nieder. Zitat, was nicht geht, dass sie die gesamte Opposition auf dem Maidan diskreditieren. Das sind Leute, die für die politische Freiheit kämpfen und die alles riskieren dafür. Nochmal, ganz langsam zum Mitdenken, was die Katrin Goebbels-Eckardt, falsch, sie heißt Göring, da gesagt hat. Die gesamte Opposition, von der in dem Zwischenruf gar nicht die Rede war, das sind Leute, die für die Freiheit kämpfen und nicht diskreditiert werden dürfen. Auch wenn der Teil des Maidan, der die Nazis und ihre Kollaborateure verehrt und Moskaus jüdische Mafia verflucht, heute den stellvertretenden Ministerpräsidenten und den Generalstaatsanwalt stellt. Denn der Hitler in diesem Rollenspiel ist der Putin, den Elmar Brok von der CDU in die Nachfolge des Führers beim Münchner Abkommen von 1938 stellt. Die Sprecherin Karen Mioska liest vom Teleprompter der Tagesthemen die Nachricht, Putin wolle die Ukraine aus seinem Würgegriff nicht herauslassen. Die Krim habe er in einer Nacht- und Nebelaktion unterworfen. Nacht- und Nebelaktion hieß beim Nürnberger Tribunal der Erlass des Führers von 1941, den Weg politischer Gegner in die Lager abzukürzen. Nacht und Nebel hieß der Film, der 1955 erstmals Auschwitz und Birkenau ins Bild setzte, gedreht von Alain René, dessen Tod die Tagesschau 2 Stunden vor den Tagesthemen gemeldet hatte. Die Musik des Films übrigens war von Hans Eisler, dem Komponisten der DDR-Hymne, der deutsche Text von Paul Celan. Bleiben 2 Fragen. Warum dieser Hass auf Russland und warum der besondere Hass auf Putin? Hätte nicht, als Gorbatschow und Jelzin die Sowjetunion ins Vereinsregister des Kapitals eintragen ließen und damit zu einem antikommunistischen Gebilde machten, die Hatz ein Ende haben müssen? Irrtum. Der Hass auf den Roten Oktober war nur eine Variante des Hasses auf jenen slawischen Untermenschen, den Anfang März eine Karikatur im stinkkleinbürgerlichen Hamburger Abendblatt zeigt. Auf die Frage, was haben Sie der Weltöffentlichkeit mitzuteilen, antwortet ein ungewaschener, unrasierter Steinzeitmensch Putin, Krallen an den Füßen, Keule über der Schulter, einen Knochen durch die Nase, die Julia Timoschenko an ihrem blonden Zopf hinter sich herziehend, Uga, Uga, Aga, Aga. Hieße Demokratie, dass die Gewählten tun, was die Wähler wollen, wäre Putin tatsächlich der lupenreine Demokrat, den sein Freund Schröder in ihm sieht. Die Mehrheit der Russen ist froh, dass ihr Präsident den Ausverkauf des Landes beendet hat. Ohne ihn wäre Gazprom heute eine Tochter der RWE. Und was die Ukraine betrifft, so ist die Zustimmung allgemein. Leider gilt das wohl auch für Putins Homophobie und seine Macho-Maskeraden. Anders als deutsche Politiker, die keinen Furz lassen können ohne Genehmigung durch die gesellschaftliche Herrschaft, hat Putin nicht nur das Schwätzen, sondern das Sagen. Er kann Oligarchen, vor denen Merkel, Gabriel und Tutti Quanti nichts zu machen haben als Knicks und Diener, in den Knast bringen oder aus dem Land jagen. Das macht Leute, die das nicht können, richtig böse. Es gibt ihrem Hass klinisches Format. So erklärt sich, warum im medialen Krimkrieg die Herrschenden kühleren Kopf bewahren als ihr Personal, dass der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie vor Sanktionen gegen Russland warnte. Und wenn selbst das nicht hülfe, die rot-grünen Kriegstreiber zur Raison zu bringen, bliebe immer noch die Waffe, welche die Sowjetunion ihrem Nachfolgestaat Russland hinterlassen hat. Sie hat bis 1990 die NATO von all den Attacken und Überfällen abgeschreckt, die sie seither zur Eroberung Osteuropas unternimmt. Sie bietet heute die Gewähr, dass in Wolgograd kein Oberst Klein aufkreuzt, der schon mal die Bomber bestellt. Ende. Hermann Gremlitzer las die Kolumne des Herausgebers der Monatszeitschrift Konkret unter dem Titel Die Russen kommen. Hermann, die Karikatur sehen wir bestimmt nochmal an anderer Stelle, um zu verdeutlichen, was der ganz gewöhnliche deutsche Umgang ist. Im Heft ist sie abgedruckt. Im Heft. Und das Heft liegt jetzt seit einer Woche an den Kiosken. Seit Freitag, glaube ich. Seit Freitag. Vielen Dank, Hermann. Gern geschehen. Und Grüße zu dir. Jo. Bis Grüße dann. Zurück. Ne? Tschüss. Dankeschön. Tschüss.